Da staunt er, dass ich schon wieder hier bin, was? Ja, da können wir mal sehen. Ich wäre ja auch eher gekommen. Aber als ich nach Müden reinfuhr, da gab es plötzlich einen Knall. Ich denke, da ist dir irgendwas aufs Dach geflogen oder was? Und seit dieser Zeit, da schleift irgendwas am Wagen. Ich bin da mal rumgelaufen, geguckt, habe nichts entdeckt. Da muss ich gleich mal sehen, ob da nicht was abgebrochen ist. Ganz komisches Geräusch. Ich fahre dann ganz vorsichtig dann nach Hause und ich musste von da auch langsamer fahren und deshalb ist es ein paar Minuten später geworden. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich muss euch heute Nachmittag mal eine ganz persönliche Frage stellen. Die habe ich euch heute schon mal gestellt. Das war mein erster Satz. Ich habe gesagt, oh, da staunt ihr ja. Und jetzt stelle ich die Frage, wann habt ihr zum letzten Mal so richtig gestaunt? Sagt jetzt nicht, jetzt eben, vor 2 Minuten, als er mich wieder sah. Wann habt ihr das letzte Mal so richtig gestaunt? Wart erstaunt, dass ihr nicht anders konntet, als zu sagen, oh, schon lange her? Ja, das ist schon lange her. Schon lange her, ja. Ich dachte jetzt eben, hättet ihr gestaunt. So ist das. Gestaunt, mit aufgerissenen Augen dagestanden und sprachlos. Oh, sodass man aus dem Staunen nicht mehr herauskam. Das sind seltene Situationen, die einen einfach überwältigen von dem, was man da sieht. Hätte man nicht gedacht. Denn das gehört ja auch zum Staunen, dass man etwas Großartiges erlebt und damit konfrontiert wird. Ich bin in der glücklichen Lage, das ist wirklich eine glückliche Lage, ich bin in der glücklichen Lage, mich daran zu erinnern, wie ich zum ersten Mal ganz, ganz groß gestaunt habe, Augen aufgesperrt, Ohren aufgesperrt, Mund aufgesperrt. Oh, kam da nur. Da war ich so ungefähr 10 Jahre alt. Ich meine, ich habe ja vorher auch gestaunt. Aber da war was Besonderes. Da bin ich mit meinen Eltern für einen Tag, für einen einzigen Tag an die See gefahren. Weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Und zwar nach Zandvoort. Zandvoort ist eine kleine Stadt an der Nordsee in Holland. Ich werde das nie vergessen, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben die See gesehen habe. Ich bin dann die Dünen hochgelaufen. Ja, ich wusste, da ist irgendwo die See, aber ich hatte sie noch nicht gesehen. Und dann stand ich da oben, sah zum ersten Mal einen Strand mit vielen Leuten drauf, war im Sommer natürlich, und dann im Hintergrund Wasser, Wasser, Wasser. Meer, Meer, Meer. Mehr konnte ich gar nicht sehen. Das war gewaltig. Und die zweite Überraschung, die war, als ich dann zum ersten Mal, so schnell habe ich mich noch nie ausgezogen, als ich dann zum ersten Mal ins Wasser, ins Nordseewasser ging. Ja, ich hatte gehört, ja, es schmeckt etwas salzig, ja. Aber ich konnte da nicht so richtig glauben. Und da bin ich geschwommen, als 10-Jähriger konnte ich schon schwimmen und habe dann so eine richtige Ladung Seewasser in den Mund bekommen. Das war salzig. Es gibt noch eine Situation, die mit der Nordsee zu tun hat, wo ich auch gestaunt habe, wo ich mir gedacht habe, das kann gar nicht passieren. In den 80er Jahren habe ich meinen Freund besucht in der DDR. Der wohnte damals am Ostharz. Und dann machten wir einen Spaziergang. Und irgendwie war das, es war um die Osterzeit, so eine ganz besondere Wetterlage, die so kaum vorkommt, habe ich also später erfahren. Da kam frische Seeluft, 300 Kilometer über Land und also wir waren etwas höher. Da hatte man sich gefühlt, als wenn man am Nordseestrand stehen würde. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Wir sind hier im Harz, aber doch Salzluft schmeckte man wirklich. Und das war nicht die schlechte Luft, die war ganz gut. Und dann nach ungefähr 2 Stunden, da war alles vorbei. Da stank es wieder, wie es in der DDR damals so roch. Der Spuk war vorbei. Was habe ich da gestaut? Werde ich nie vergessen. Zum Staunen kommt ja immer eine Eigenschaft hinzu. Staunen ist auch immer eine beglückende Sache. Das Staunen macht meinen Weg fröhlich. Und wenn ich so sehe, wie Kinder staunen können, dann möchte ich auch wieder neu staunen. Wenn Kinder staunen, was unter dem Weihnachtsbaum liegt. Ich will es den Kindern nicht überlassen zum Staunen, sondern ich möchte wirklich staunen, auch als Erwachsener, auch als alter Mensch. Wisst ihr eigentlich, dass es eine Berufsgruppe gibt, die den Menschen das Staunen beibringt? Das glaube ich, dass das keiner weiß. Das ist nicht die Polizei, obwohl man sich manchmal darüber wundern und dann staunen kann, was die fertigbringen bei der Verbrecherjagd oder auch was die nicht fertigbringen. Nein, die Berufsgruppe, die den Menschen das Staunen beibringt, hatten wir auch mal hier auf einem Sommerfest, ist der Clown. Ja, das ist der Clown. Könnt ihr euch noch erinnern? Mit den Waschbären, die da so hoch kletterten und mit dem Sohn, der Kleine, der da eine Trompete spielte und dann haben sie eine Brücke gebaut, ließen sie alle fallen. Oh ja, habe ich schöne Bilder von. Was macht der Clown in einem Zirkus, manchmal auch im Haus Rama, obwohl ich nicht sage, dass das ein Zirkus ist? Der Clown staunt dem Publikum etwas vor. Da ist eine Seifenblase, eine riesige Seifenblase, die er macht. Und alle sagen, oh, oh, oh. Und seine roten Backen, die leuchten so. Da ist plötzlich ein Ton. Oh, wo kommt der Ton her? Wo kommt der Ton her? Er macht das Staunen vor. Und das Publikum kann nicht anders, als mitzustaunen. Das macht den Clown glücklich und auch das Publikum. Der Clown schenkt ihnen Momente der Selbstvergessenheit und Hingabe. Kindern, die vergessen alles. Die sehen die Seifenblase, die hören den Ton. Oh, wie ist das denn passiert? Und dann, irgendwann, platzt diese Seifenblase. Und der Clown, der weint und schluchzt, herzzerreißend. Und wenn der Clown weint, dann fangen wir an zu lachen. Das Staunen, die seltene Unbefangenheit, die nehmen wir bei einem Zirkusbesuch mit nach Hause. Der Clown macht sie uns zum Geschenk. Unser Herz hat es aufgenommen und ist froh geworden. Auf seine Art und Weise hat der Clown ein Stückchen Glück in die Herzen der Zuschauer gezaubert. Das Glück des Staunens. Und es ist nicht böse und undankbar, wenn wir über seinen Kummer lachen. Das ist nötig, damit wir selbst das Glück bewahren. Das Glück, das bedeutet, wenn wir staunend oh, ah sagen. Es soll aber auch Menschen geben, die mögen keine Clowns mit ihren Ohs und Ahs und ihrem Schluchzen. Mit diesen Menschen ist etwas Schlimmes passiert. Sie kennen ihr Herz nicht mehr. Sie haben ihre Sehnsüchte verstummen lassen und wollen nichts mehr wissen von ihren Träumen, weil Träume auch zerbrechen können und weil Träume immer auch mit Sehnsüchten und Schmerzen verbunden sind. Der Clown würde sie daran erinnern und das wollen sie auf keinen Fall. Nur wer noch Sehnsüchte hat, der kann auch staunen und überwältigt sein und wer träumen kann, der ist auch in der Lage zur selbstvergessenen Hingabe. Oh, ah, kein Zweifel, da ist jemand am Staunen. Da hat jemand etwas gefunden, worüber man staunen kann. Das Staunen ist nicht für jeden nachvollziehbar. Schließlich fragt man sich ganz schnell, was gibt es denn da? Worüber staunst du denn? Die anderen staunen dann entweder mit oder lassen sich nicht anstecken, sondern gehen kopfschüttelnd vorbei. Was wiederum den, der staunt, in keiner Weise berührt oder kümmert. Manches ist dann verteilt zwischen Erwachsenen und Kindern. Schau mal, der schöne Käfer, wie der glänzt. Schau mal das schöne Stück Glas oder den Regenbogen. Manchmal kniet sich ein Erwachsener hin zu dem Kind und staunt mit. Aber es gibt auch andere Reaktionen. Pfui, das ist doch ein Mistkäfer. Den hast du hoffentlich nicht angefasst. Nun komm mit. Oder schneid dich nicht an der Glasscherbe. Das ist doch nur Müll. Das Staunen muss sich also behaupten. Es gibt reichlich Gründe, die gegen das Staunen ins Feld geführt werden können. Das Staunen hat keine Argumente. Das Staunen ist eine Haltung, die ich einnehmen oder bleiben lassen kann. Nein, jetzt werdet ihr vielleicht staunen, den Predigtext, den habe ich natürlich nicht vergessen. Ich kann mich so persönlich schlecht damit anfreunden, wenn direkt im ersten Satz der Predigtext kommt. Ich lasse meine Zuhörer, das habt ihr vielleicht schon bemerkt, gerne immer etwas zappeln, etwas raten. Was will er uns denn heute sagen? Worauf zielt denn die Predigt? Wann kommt er denn, der Predigtext? So eine Gemeinde ist mit den Ohren ganz dabei, weil da eine Spannung aufgebaut wird. Und dann, wenn die Spannung aufgebaut wird, dann passiert es vielleicht auch, dass man darüber staunt. Dass man über die Worte, dass man über Gott staunt. Und das wünsche ich mir heute. Und nun wollen wir gemeinsam staunen über die unerforschten Wege Gottes. Und wir finden diesen Staunvers in Römer 11. Der fängt auch an mit einem Staunen. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Oh, der Paulus staunt. Aber worüber denn? Und können wir mit ihm staunen oder gehen wir kopfschüttelnd weiter? Paulus denkt im Kapitel 11 seines Briefes an die Römer über eine Antwort nach, wie es kommt, dass seit Jesus die Liebe Gottes ausgegossen ist und allen Menschen und Völkern in dieser Welt gilt und sie eingeschlossen sind. Das war ja früher nicht der Fall. Da galt das nur für das Volk Israel, nur für die Juden. Und Paulus macht sich Gedanken, aber wie er es dreht und wendet, er kommt mit dem Problem nicht zu Rande. Immer bleibt ein nicht erklärbarer Rest. Die Rechnung geht nicht auf. Das ist für ihn hart. Es ist bitter, wenn man sich so ratlos fühlt. Oh, wie kommt das nur? Noch dazu, wenn das Thema für einen selbst wichtig und bedeutsam ist. Mühevoll zusammengesetzte Puzzle passt am Ende nicht. Es will sich nicht fügen. Am Ende bleibt nur ein Staunen übrig. Manchmal sagen ja auch Menschen, entrüstet oder traurig, ich verstehe Gott nicht. So ein Gott aber auch. Wie kann er denn nur? Was der sich einbildet. Da gibt es ja eine schöne Geschichte von Einstein. Einstein war ja der wohl schlauste Mensch, der hier rumgelaufen ist. Einstein kommt in den Himmel. Natürlich ist er ganz begierig und fragt nach der Weltformel und er bittet Gott, dass er die Weltformel sehen darf. Gott nimmt ihn mit und führt ihn in einen abgelegenen Raum. Doch zieht er den Vorhang beiseite und Einstein sieht auf einer großen Tafel die Weltformel. Er liest diese. Und je länger er sie liest, desto unwilliger wird er. Und dann platzt es aus ihm heraus, die ist ja voller Fehler, das steppt doch vorne und hinten nicht. Und Gott antwortete ganz gelassen, wie es nun mal seine Art ist, ich weiß. Wir sind nahe bei Paulus, wenn er sagt, wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Das hat er nicht selber formuliert, das ist ein Zitat von dem Propheten Jesaja. Immer wieder begegnen uns Gestalten in der Bibel, die sich ernsthaft um das Verstehen der Zusammenhänge dieser Welt bemühen, doch an diesem Punkt kommen, wo sie feststellen müssen, ich verstehe das nicht. Das war ja auch bei Luther so. Was waren die letzten Worte von Martin Luther auf dem Sterbebett? Wir sind Bettler, das ist wahr. Das Nichtverstehen wird für manche Menschen zur Kehrseite dessen, dass sie staunen können. Wenn man an die Grenzen des Verstandes, des Wissens und der Möglichkeiten kommt, dann gibt es nur zwei Wege. Entweder eine totale Ablehnung, damit wir nichts zu tun haben, oder ein totales Staunen. O und A. Wir Menschen hätten Gott gern anders, handhabbarer, durchschaubarer, eindeutiger. Wir mögen Gott praktischer, greifbarer haben, sozusagen winkelgerecht, dass er sich einfügt in unsere Welt, in unser Bild von der Welt. Als ob man in den Laden gehen könnte und die Verkäuferin einen fragt, wie wollen Sie Ihren Gott denn haben, groß oder klein, wie soll er denn aussehen? Darf auch etwas mehr sein? Wenn uns das gelingen würde, Gott passgenau und wunschgerecht zu haben, dann hätten wir ihn auf ewig verloren. Geplatzte Seifenblasen muss man schon mal aushalten, den Schmerz der unerfüllten Sehnsüchte und die Trauer über manchen zerbrochenen Traum. Aber es wäre gerade das Falsche, keine Sehnsüchte mehr zu haben und nicht mehr zu träumen, auch nicht im hohen Alter. Gerade da sollte man träumen. Wir brauchen das als Schlüssel, um dahin zu gelangen, wo man staunen kann, in Selbstvergessenheit und Hingabe. Die Alten, die nannten dieses Staunen Anbeten. Das Staunen ist für mich der passende Platz bezogen auf Gott. Es ist der Platz, an dem wir in rechter Weise zu seinen Kindern werden. Staunend und hingebungsvoll. Es ist die angemessene Form meiner Beziehung zu Gott. Üben wir uns doch darin. Dann sind wir vorbereitet für den Tag, an dem uns in seiner Gegenwart Hören und Sehen vergeht. Ich habe von einem Mann gelesen, der im Sterben lag. Und auf dem Sterbebett sprach er zu seinem Freund, ich empfinde nur Dankbarkeit für mein Leben, für jeden Augenblick, den ich gelebt habe. Ich bin bereit zu gehen. Ich habe in meinem Leben so viele Wunder gesehen. Und dann hielt er erschöpft inne. Minuten vergingen, bis er fortfuhr. Ich habe Gott nie in meinem ganzen Leben um Erfolg und Weisheit gebeten, um Macht oder Ruhm. Ich habe ihn darum gebeten, dass er mich zum Staunen bringt. Staunen über Gott, staunen über seine Schöpfung. Können wir das eigentlich noch? Als ich darüber nachgedacht habe, da sind mir die Gleichgültigen eingefallen. Der Gleichgültige, der sich irgendwo in die Nase rumbohrt, eine leere Cola-Dose wegschmeißt ins Gebüsch. Ich wohne ja an einem Weg zur Berufsschule und was ich da alles im Gebüsch finde, das ist abenteuerlich. Dann steckt man sich doch Kopfhörer in die Ohren, dreht die Musik lauter und dann ist man nicht mehr da. Wie viele Menschen haben in unseren Tagen das Staunen verlernt? Dabei muss man doch gar nicht weit wegfahren, um zu staunen. Man muss nicht nach Zandvoort fahren und die See sich ansehen. Allein wenn man morgens, wenn schönes Wetter ist, in der Frühe aus dem Fenster schaut, wenn es nicht ganz total bewölkt ist und die Sonne ganz dolle Lichtspiele in den Himmel oder in die weißen Wolken produziert. Und dann der schöne Garten hier. Im Winter, da ist es ziemlich trostlos, steht da so ein Gestrüpp. Aber wenn es warm wird und man sieht dann die Rhododendronbüsche, die der Vater von Ruth gepflanzt hat. Wie viele Menschen haben das Staunen verlernt. Die tägliche Berieselung durch das Fernsehen und dann im Internet habt ihr ja nichts zu tun, das entzaubert und die Sinne werden betäubt. Und in solcher Situation wird Gott überflüssig. Wir haben ja alles im Griff. Wo sind die Augenblicke, in denen wir als alte Menschen innehalten und staunen? In denen wir Gottes Spuren entdecken in den großen und in den kleinen Dingen dieser Welt? Unser Predigtext sagt, denn alles, aber auch wirklich alles ist von ihm, dem Schöpfer, ausgegangen, besteht durch ihn und er wird alles vollenden. Ihm gehören Lob und Ehre in aller Ewigkeit. Ja, die Welt besteht nur durch ihn, auch wenn es eine gefallene Welt ist. Wir Menschen haben sie gründlich niedergemacht und trotzdem können, dürfen, sollen und müssen wir staunen, wenn wir mit offenen Sinnen Gottes Schöpfung wahrnehmen. Gott kennen bedeutet staunen lernen, danken lernen, staunen über seine Gnade, seine Liebe, seine Fürsorge. Wenn ich mir so die alten Bilder ansehe, die ich im Laufe der langen Zeit hier in diesem Raum gemacht habe, viele sind nicht mehr da, dann kann man doch staunen, dass man noch leben darf. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir zu Trägern der Gnade, die wiederum in Dankbarkeit zum Staunen führt. Wer hier anbetend zuhört und mitmacht, der staunt über den Glanz, den unser Leben bekommt. Und dann sehen wir in unserem Alltag Fingerzeige der Größe Gottes, weil wir uns bewusst der Gegenwart Gottes aussetzen. Das sollten wir immer wieder neu merken und darüber staunen. Dann wären wir auch dankbar für das, was wir haben, auch wenn wir jetzt im Altenheim leben. Mit der Bereitschaft zum Teilen hängt das auch zusammen. Menschen, die dankbar sind, die können auch teilen. Und wenn es nur die Zeit ist. Jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir gefordert. Wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken. Plötzlich sind sie überall, ist sie überall, die Gnade Gottes. Gott redet auch heute noch zu den Menschen, mehr als sie vielleicht manchmal meinen. Er hat die Möglichkeit, diese Sehnsucht in uns zu wecken, nach wirklicher Freude, nach wirklicher Erfüllung. Und die ganze Bibel ist doch ein Loblied auf den Schöpfer. Und wir ehren ihn, wenn wir anfangen, über seine Größe und seine Gnade zu staunen. Freue dich an dem, was Gott dir geschenkt hat. Nur vergiss ihn nicht. Um alles in der Welt, vergiss ihn nicht. Und vergiss nicht zu danken. Wir verlieren den Himmel, wenn wir Gott vergessen. Es kann nichts Schlimmeres geben als dies eine, dass wir uns selbst die Ehre geben, die allein Gott gebührt. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Ich schließe mit einem wunderschönen Text, das ist ein Lied von Hella Heinzmann, die ist inzwischen auch schon ein paar Jahre tot. Das ist überschrieben, da kann man nur staunen. Wie viel Hilfe konnte ich in kleinen Dingen sehen, wüsste nicht, wo ich alleine bliebe. Da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut, einfach nur staunen. Da kann man nur staunen über Gott, über die Wunder, die er tut, einfach nur staunen. Wie viel Engel wurden wohl für mich schon losgestickt? Wie viel Druck hat Gott von mir genommen? Wie viel Trost fand ich bei ihm in Zeiten schwerer Not? Wie viel Zuspruch habe ich bekommen? Da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut, einfach nur staunen. Da kann man nur staunen über Gott, über die Wunder, die er tut, einfach nur staunen. Wie oft habe ich gezweifelt, wie oft hinterfragt, wie oft fast den Glauben aufgegeben. Wie oft wurde ich beschämt und wie oft überrascht, Gott ist gut und ihm gehört mein Leben. Da kann man nur staunen über Gott, über die Wunder, die er tut, einfach nur staunen. Da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut, einfach nur staunen. Ich wünsche euch und mir